gestorben lagen Fabriken schon jahrelang. Kein Rauch stieg auf zum Himmel, Maschinen standen still. Da setzte mit mächtigen Fäusten Elektrizität sie in Gang. Liefen Flüge und Panzer vom Bund. Sie wurden gebraucht wie das tägliche Brot vom jungen Sohn.